Man muss sich zur Wehr setzen, kämpfen. Kämpfen Sie um Ihren Hof, für die Bauernschaft, gegen den Staat, meinethalben, das ist Kampf. Aber sich jetzt mit Beamten rumbalgen, das ist lächerlich. Hier liegen ein paar hundert Gefangene. Am Montag ist Demonstration unter diesen Fenstern, Musikkapellen, Reden, Geschrei. Glauben Sie, ich bin der Idiot, das zu gestatten, damit die Gefangenen nächtelang toben, weinen, brüllen? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Sie wollen die Demonstration verbieten? Kommt auch nicht in Frage. Ich erlaube sie, weil ich euch Bauern kenne. Sammlung auf dem Marktplatz, Marsch durch die Stadt, jedwede Rede in eurer Auktionshalle. Alles in Ordnung. Aber unter die Mauern dieses Gefängnisses stellt sich kein Bauer. Und sie werden doch kommen. Und sie werden nicht kommen. Ich werde verbreiten lassen, dass sie nicht mehr hier sind. Egal, ob sie nun hier sind oder nicht. Das ist eine Gemeinheit. Bonze! Guten Tag, Herr Reimers. Es tut mir leid, Herr Gareis. Es geht nicht. Ich darf nicht. Nur der Untersuchungsrichter kann Ihnen eine Sprecherlaubnis erteilen. Ich habe auch ohne Erlaubnis eben mit dem Häftling Reimers gesprochen. Danach ist er widerstandslos ins Auto gestiegen. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Aber in diesem Fall... Sie können ja dabei sein. Ich habe sogar die angrenzenden Zellen räumen lassen, damit dieser Tredup völlig isoliert ist. Tredup, dieser Mann ist doch niemals Bombenwerfer. Das ist ein armes Schwein und mit ihm ist irgendeine Sauerei gemacht worden. Seine Frau tut mir leid. Ich habe ihr versprochen, ihn heute aufzusuchen. Herr Gareis, das geht nicht. Ich mache mich strafbar. Auf dem Heimweg überdenkt Gareis, was er zu erledigen hat. Vor allem müssen die Bauern rechtzeitig in der Presse erfahren, dass ihr Anführer nicht mehr in Altholm einsitzt. Dann ist ein ruhiger Montag garantiert. Seinen Urlaub lässt er sich jedenfalls nicht vermasseln. Seine schöne Schiffsreise ans Nordkap, die am Dienstag in Stettin losgeht. Montag wird gepackt und die Bauernsache delegiert er an Polizeioberinspektor Fraxen. Bedrückt ist er nur, wenn er an Tredups Frau denkt. Montagmorgen. Die Sonne ist 4.14 Uhr aufgegangen. Der Himmel wird strahlend blau werden. Lokalredakteur Stuff, in Kopf und Gliedern noch der Kneipensonntag, hat vom Bahnhof die ersten Zeitungen geholt. Da muss er die Sportberichte ausschnippeln für seine Altholmer Chronik. Moin. Morgen, Stoff. Ach Gott, meine Birne. Hast du was für mich? Was los gewesen? Schlägerei in der Kneipe vom Krüge. Zwei Autos auf der Stolperchaussee zusammengerannt. Tote? Nee. Mist. Zwei schwer Verletzte. Hiesige? Aus Stettin. Ja, da kann ich nicht brauchen. Ja, na, warten wir auf die Bauern. Wenn die überhaupt kommen. So. Der Eimer ist doch weggebracht nach Stolbe. Was? Woher weißt du das? Er ist doch gesehen worden am Freitagabend vorm Gefängnis. Reimers, die Po... das Auto und Gareis. Gareis? Nein. Wer anders fehlt auch sowas schon an? Gareis, dieser fette, rote Banzer. Da muss einem aber auch alles versauen.